Thank you. Fidelio kommt noch nicht zurück. Es ist kein Wunder. Er hat so viel zu laufen, so viel zu bestellen. Seit einiger Zeit hat es der arme Junge recht hart. Ach. Aus dem Mitleiden, das ich fühle, merke ich erst recht, wie sehr gut ich ihm bin. Viel mehr, als ich es vorher gegen Joaquino war. Den ich doch, ehe ich Fidelio kannte, recht wohl leiden mochte. Doch ich glaube, dass Fidelio auch mir recht gut ist. Und wenn ich nur erst wüsste, wie mein Vater gegen ihn gesinnt ist, so sollte bald der schönste Tag meines Lebens herannahen. Wir würden unser kleines Hauswesen so hübsch einrichten, so hübsch. Fidelio blieb Schlüsselträger und hätte die Anwartschaft auf meines Vaters Dienst. Und ich wasche für die armen Gefangenen. Da wird es immer vollauf zu verdienen geben. Ach, wäre diese Zeit schon da. Oh! Wenn ich diese Türe heute nicht schon 200 Mal aufgemacht habe, will ich nicht Kaspar Eustach Joaquino heißen. Endlich kann ich wieder einmal mit dir plaudern. Man pocht zum Wetter schon wieder! Ohne Zweifel wird er mir wieder von seiner Liebe reden wollen. Was kann ich dafür, dass ich ihn nicht mehr so gern wie sonst haben kann? Ich muss es ihm bestimmt merken lassen, wenn ich Ruhe haben will. Er wird's bekommen. Er wird's bekommen. Nun hoffe ich, soll uns niemand mehr stören. Jetzt, Schätzchen, es sind wir allein. Wir können vertraulich nun plaudern. Es wird ja nichts Wichtiges sein. Ich darf bei der Arbeit nicht zögern. Ein Wörtchen, du trotzige Du. So sprich nur, ich höre dir zu. So sprich nur, ich höre dir zu. Ich höre dir zu. Wenn du mich erblickest, so bring ich kein Wörtchen hervor. Heute noch sein. Oh, weh, verbittert mein Leben, jetzt, morgen, und immer, immer nein, nein, und immer nein, nein, und immer nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, du bist doch wahrhaftig von Stein, kein Wünschen, kein Bitten geht rein. Immer und immer nein, du bist ja wahrhaftig von Stein, kein Wünschen, kein Bitten, kein Bitten, kein Bitten geht rein. Ich nimmer, nimmer bekehren. Was meinst du? Du kannst nun gehen. Wie? Dich anzusehen. Dich anzusehen, dich anzusehen. Willst du mir wehren? Auch das noch, auch das noch. Du hast mir so oft doch versprochen. Versprochen? Nein, das geht so weit. Nein, das geht so weit. Nein, das geht so weit. Du hast mir so oft doch versprochen. Nein, das geht so weit. Oft doch versprochen. Nein, nein, das geht zu weit. Zum Henker das ewige so Pochen, das ewige Pochen. Was wird mir im Ernst schon klar? Mittel übrig. Ich muss den Mut fassen und entschieden und standhaft mit ihm reden, sonst macht er sich immer noch Hoffnung. Doch da kommt eben mein Vater. Guten Tag, meine Tochter. Ist Fidelio noch nicht zurückgekommen? Nein, mein Vater. Die Stunde naht, wo ich dem Gouverneur die Briefschaften bringen muss, die Fidelio abholen sollte. Ich erwarte ihn mit Ungeduld. Ich komme schon. Ich komme schon. Er wird gewiss so lange bei dem Schmiede haben warten müssen. Da ist er ja, da ist er ja. Wie er belastet ist. Lieber Gott, der Schweiß läuft ihm von der Stirne. Warte, warte. Es war auch notwendig, so schnell aufzumachen, um den Patron da hereinzulassen. Armer Fidelio, diesmal bist du wenigstens genug beladen. Ich muss gestehen, ich bin ein wenig ermüdet. Der Schmied hatte auch an den Ketten so lange auszubessern, dass ich glaubte, er würde nie damit fertig werden. Sind sie jetzt gut gemacht? Gewiss, recht gut und stark. Keiner der Gefangenen wird sie zerbrechen können. Wie viel kostet alles zusammen? 12 Piaster, ungefähr. Hier ist die genaue Rechnung. Gut, brav. Zum Wetter, da gibt es Artikel, auf die wir wenigstens das Doppelte gewinnen können. Du bist ein kluger Junge. Ich kann gar nicht begreifen, wie du deine Rechnungen machst. Du kaufst alles wohlfeiler als ich. In den 6 Monaten, seit ich dir die Anschaffung der Lebensmittel übertragen habe, hast du mehr gewonnen, als ich vorher in einem ganzen Jahr. Der schelmische Junge gibt sich alle diese Mühe offenbar meiner Marceline wegen. Ich suche wenigstens alles zu tun, was mir möglich ist. Ja, ja, du bist ein wackerer Junge. Man kann nicht eifriger, nicht verständiger sein. Ich habe dich aber auch mit jedem Tage lieber. Und sei versichert, dein Lohn soll nicht ausbleiben. Oh, glaubt nicht, dass ich meine Schuldigkeit nur des Lohns wegen... Stille! Meinst du, ich kann dir nicht ins Herz sehen? Ich bin nicht mehr. Fidelio, wenn ich auch nicht weiß, wie und wo du auf die Welt gekommen bist und wenn du auch gar keinen Vater gehabt hättest, so weiß ich doch, was ich tue. Ich mache dich zu meinem Tochtermann. Wirst du es schon bald tun, lieber Vater? Ei, ei, wie eilfertig. Sobald der Gouverneur nach Sevilla gereist sein wird, dann haben wir mehr Muße. Ihr wisst ja, dass er alle Monate hingeht, um über alles, was hier in dem Staatsgefängnisse vorgeht, Rechenschaft zu geben. In wenigen Tagen muss er wieder fort. Und den Tag nach seiner Abreise gebe ich euch zusammen. Darauf könnt ihr rechnen. Den Tag nach seiner Abreise? Das hast du recht vernünftig gemacht, lieber Vater. Den Tag nach seiner Abreise? Oh, welch neue Verlegenheit. Nun, meine Kinder, ihr habt euch doch recht herzlich lieb, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles, was zu einer guten, vergnügten Haushaltung gehört. Man braucht auch Geld. Und ich... Ihr könnt das leicht sagen, Meister Rocco. Aber ich behaupte, dass die Vereinigung zweier gleichgestimmter Herzen die Quelle des wahren, ehelichen Glückes ist. Oh, dieses Glück muss der größte Schatz auf Erden sein. Freilich gibt es noch etwas, was mir nicht weniger kostbar sein würde, aber mit Kummer sehe ich, dass ich es durch alle meine Bemühungen nicht erhalten werde. Und was wäre denn das für ein Schatz? Euer Vertrauen. Verzeiht mir diesen kleinen Vorwurf, aber oft sehe ich euch aus den unterirdischen Gewölben dieses Schlosses ganz außer Atem und ermattet zurückkommen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch dahin zu begleiten? Es wäre mir so lieb, wenn ich euch bei eurer Arbeit helfen und eure Beschwerden teilen könnte. Du weißt doch, dass ich den strengsten Befehl habe, niemanden, wer es auch sein mag, zu den Staatsgefangenen zu lassen. Es sind ihrer aber gar so viele in dieser Festung. Du arbeitest dich ja zu Tode, lieber Vater. Sie hat recht, Meister Rocco. Man soll allerdings seine Schuldigkeit tun, aber es ist doch auch erlaubt, mein ich, zuweilen daran zu denken, wie man sich für die, die uns angehören und lieben, ein bisschen schonen kann. Man muss sich für seine Kinder zu erhalten suchen. Ja, ihr habt recht. Diese schwere Arbeit würde mir doch endlich zu viel werden. Der Gouverneur ist zwar sehr streng. Er muss mir aber doch erlauben, dich in die geheimen Kerker mit mir zu nehmen. Unterdessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl nie werde führen dürfen, obschon ich mich ganz auf dich verlassen kann. Vermutlich, wo der Gefangene sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast, Vater. Du hast's erraten. Ich glaube, es ist schon lange her, dass er gefangen ist. Es ist schon über 2 Jahre. 2 Jahre, sagt ihr? Er muss ein großer Verbrecher sein. Oder er muss große Feinde haben. Das kommt ungefähr auf eines hinaus. So hat man denn nie erfahren können, woher er ist und wie er heißt. Oh, wie oft hat er mit mir von allem dem reden wollen. Nun? Für unser einen ist's aber am besten, so wenig Geheimnisse als möglich zu wissen. Darum habe ich ihn auch nie anhören wollen. Ich hätte mich verplappern können. Und ihm hätte ich doch nicht genützt. Nun, er wird mich nicht lange mehr quälen, dieser. Es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Großer Gott! Lieber Himmel, wie hat er denn eine so schwere Strafe verdient? Seit einem Monat schon muss ich auf Pizarros Befehl seine Portion kleiner machen. Jetzt hat er binnen 24 Stunden nicht mehr als 2 Unzen schwarzes Brot und eine halbe Maß Wasser. Kein Licht als den Schein der Lampe, kein Strom mehr, nichts. Oh, lieber Vater, führe Fidelio ja nicht zu ihm. Diesen Anblick könnte er nicht ertragen. Warum denn? Man muss sich an alles gewöhnen, besonders in unserem Stande. Oh, ich habe Mut und Stärke. Brav, mein Sohn, brav. Es freut mich, dass ich diese Anlage bei dir sehe. Du wirst deinen Weg machen. Ich sage dir's. Du wirst deinen Weg machen. Hab immer Mut, dann wird es auch gelingen. Das Herz wird durch Gegenwart bei Fürsten nicht gewinnen. Des Grabes heute. ihm auf den Hut, dann geht es gut. Gestillt, gestillt, geht euer Sehen. Ich sei so gut, nur auf den Hut. Ich werde euer Sehen. Geht euch die Hand zu Füßen, Hand zu Aber nun ist es Zeit, dass ich dem Gouverneur die Briefschaften überbringe. Gib her, Fidelio. Drei Schildwachen auf den Wall, 12 Mann Tag und Nacht an der Zugbrücke, ebenso viele gegen den Garten zu. Und jeder Mann, der sich den Gräben der Festung nähert, werde sogleich vor mich gebracht. Gut, Herr Gouverneur. Ist etwas Neues vorgefallen? Nein, Herr. Wo sind die Depeschen? Hier sind sie. immer Empfehlungen oder Vorwürfe. Wenn ich auf alles das achten wollte, würde ich nie damit zu Ende kommen. Was sehe ich? Mich deucht, ich kenne diese Schrift. Lass sehen. Ich gebe Ihnen Nachricht, dass der Minister in Erfahrung gebracht hat, dass die Staatsgefängnisse, denen Sie vorstehen, mehrere Opfer der willkürlichen Gewalt enthalten. Er reist morgen ab, um Sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Seien Sie auf Ihrer Hut und suchen Sie sich sicherzustellen, wenn es noch Zeit ist. Gott, wenn er entdeckte, dass ich diesen Florestan in Ketten liegen habe, den er längst tot glaubt, ihn, der so oft meine Rache reizte, der mich vor dem Minister enthüllen und mir seine Gunst entziehen wollte. Doch, gepriesener Minister, ich werde deiner Wachsamkeit zu entgehen wissen. Ha, es gibt nur ein Mittel. Oh, wie glücklich bin ich, meinen größten Feind in meiner Gewalt zu haben. Eine kühne Tat kann meine Rache befriedigen und zugleich alle Besorgnisse zerstreuen. Augenblick säumen, alle Anstalten zu meinem Vorhaben zu treffen. Heute soll der Minister ankommen. Nur die größte Vorsicht und Schnelle können mich retten. Hauptmann, hören Sie! Besteigen Sie mit einem Trompeter sogleich den Turm. Sehen Sie unablässig und mit der größten Achtsamkeit auf die Straße von Sevilla. Sobald Sie einen Wagen von Reutern begleitet diesem Schloss sich nähern sehen, lassen Sie augenblicklich durch den Trompeter ein Signal geben. Verstehen Sie, augenblicklich ein Signal. Ich erwarte die größte Pünktlichkeit. Sie haften mir mit Ihrem Kopf dafür. Fort auf eure Posten. Rocco! Herr, ich muss Rocco zu gewinnen suchen. Ohne seine Hilfe kann ich es nicht ausführen. Komm näher! Jetzt, Alter, Alter, jetzt hat es Eile, dir wird ein Glück zuteile, du wirst ein reicher Mann. Das geb ich nur daran. Sag doch nur in Eile, womit ich dienen kann, womit ich dienen kann. Du bist von kaltem Blute, von unverzagtem Mute. Durch Flammendienst geworden. Was soll ich? Redet, redet, Marten! Höre mich nur an, du bebst, bist du ein Mann, bist du ein Mann! Wir dürfen gar nicht säumen, im Staate liegt daran, den bösen Untertan still aus dem Weg zu räumen. Im Staate liegt daran, in böse Untertan schnell, schnell auf den Weg zu räumen. Du steck nur an, du steck nur an. Er darf nicht länger leben, sonst bricht ich das Geschehen. Ich nehme die Zahl sollte geben, mach was da, doch wenn sie wird bestehen. Mach was du hältst, ich werde stehen. Nein, Herr, das Leben nehmen, das ist nicht meine Pflicht. Das ist nicht meine Pflicht. Ich will mich selbst bequem. Wenn dir's an Mut gebricht, nun eile rasch und munter zu jenem Mann hinunter. Du weißt. Zu dem hinab, ich ward in kleiner Ferne, du gräbst in der Zisterne, sehr schnell ein Grab. Und dann werd ich schnell vermummt mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß! Und er verstummt. Er stärkt seinen Ketten. Er trug ihr Lein. Zu kurz war seine Pein. In diesem Teil kann ich retten. Der Dolch in ihm befreien. Jetzt, Alter, jetzt lass es heile. Hast du mich verstanden? Du gibst ein Zeichen. Dann fährt die Selbstvermut mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß und er verstummt. Sterb in seinen Ketten, zu kurz war seine Pein, sein Tod nur kann mich helfen, dann red ich ruhig sein, spricht noch immer mit dem Gouverneur. Noch ist es also nicht entschieden, ob er seine Erlaubnis erwirken, ob dieser mir den Eingang in die inneren, fürchterlichen Kerker öffnen wird. Oh, welche ungeduldige Erwartung beklemmt diese bange Brust. Ich stehe an dem entscheidenden Momente. Von ihm hängt die Frucht aller meiner Bemühungen ab. Die einzige Hoffnung, mein Unternehmen auszuführen. Auszuführen. Was für Hindernisse sind nicht noch zu besiegen? Welche Gefahren? Doch ich verachte sie. Ja, mein Mann lebt. Er lebt in diesen Kerkern. Eine innere Stimme sagt es mir. Der Himmel hat mir mehr Kräfte gegeben, als ich ja zu hoffen wagte. Mut gefasst, was mir auch bevorstehen mag. Ich muss mein Werk vollenden. Thank you. Fidelio, es ist nicht schön von dir, dass du jetzt die Einsamkeit suchst, da ich doch so viel mit dir zu reden habe. Dazu machst du eine Miene, als ob du einen geheimen Kummer hättest, den du gern verbergen möchtest. Ich? Ganz und gar nicht. Nun, so mach es wie ich. Ich singe und lache den ganzen Tag über. Und besonders seit ich weiß, wie gut der Vater für dich denkt. Oh, wenn ich noch Angehörige hätte, wie du, wenn ich meinen Vater kennte, wie du. Dass dir das noch immer im Sinne liegt. Und du hast mir doch das Wort gegeben, dass du vernünftiger sein willst. Oh, dieser Gedanke verfolgt und quält mich unaufhörlich gegen meinen Willen. So kann ich mich freilich nicht wundern, dass du jüngst sogar im Schlafe davon sprachst, als du unter den Bäumen im Schlosshofe eingeschlummert warst. Du riefst ganz laut und deutlich, ich werde ihn entdecken. Ja, ja, ich werde ihn entdecken. So? Und sonst habe ich nichts gesagt? Sonst habe ich nichts gehört. Du siehst es, Marceline. Das Bedürfnis, seine Eltern zu kennen, ist dem Menschen so tief ins Herz gegraben, dass es ihn sogar im Traume quält. Das heißt aber auch, sich gar zu sehr quälen. Ich habe mir es fest vorgenommen. Du sollst künftig keine solchen bösen Träume mehr haben. Komm, heitere dich auf. Die frohsten Tage stehen uns bevor. Oh, wie glücklich wollen wir in der reinsten, nie getrübten Eintracht leben. Lass uns einmal vertraulich von unseren künftigen Angelegenheiten reden. Recht gern. Oh, dass ich sie täuschen muss. Schreckliche Lage. Ich will dir meine Gedanken über das Glück der Ehe sagen. Vertrauen und Aufrichtigkeit können allein es begründen. Gewiss wirst du hierin ganz gleich mit mir denken und fühlen. Thank you. Fidelio. So anhänglich wie jetzt werde ich dir immer sein. Und wenn du nun auch keine Angehörigen hast, so hast du doch Marcelinen, die dich so innig liebt, dass sie dir für alle anderen gelten kann. Verstehst du mich? Für alle. Ja. Ja, für alle. Oh, Marceline, wie liebenswürdig und rührend sind deine Offenheit und Zärtlichkeit. Doch ist die Stunde nicht schon da, wo ich den Gefangenen die Türe öffnen muss, um sie der freien Luft genießen zu lassen? Ich muss eilen, diese mir heilige Pflicht zu erfüllen. So hab ich dich endlich ertappt, du Falsche, du Treulose. Jetzt hab ich mich selbst ganz überzeugt. Und ich weiß nun die Ursache, warum du dich mir seit einiger Zeit so abgeneigt gezeigt hast. Pfui, Joaquino. Das ist hässlich von dir, dass du gelauscht hast. Das hätte ich nimmer von dir erwartet. Und ich hätte von dir auch nie einen solchen Wankelmut erwartet. Meinst du, dass ich die vorigen Zeiten so leicht vergessen? Dass ich mein Herz so ausplätten könnte, wie du es mit deiner Wäsche machst? Wenn man einmal die ersten Beweise einer Liebe erhalten hat... Wie? Was willst du damit sagen? So, du wagst gar noch, es zu leugnen! Den letzten Sommer habe ich mich nie über dich zu beklagen gehabt. Du nanntest mich immer deinen lieben Joaquino. Ich musste dir den Stahl in den Ofen legen, deine Wäsche in Falten schlagen, Päckchen zu den Gefangenen tragen, kurz... Alles, was ein ehrbares Mädchen einem ehrbaren Jungen erlauben kann. Aber sei dieser Fidelio... Nein, Joaquino, ich leugne nicht. Ich war dir gut. Aber sieh, ich bin ein offenherziges Mädchen. Das war keine Liebe. Fidelio zieht mich weit mehr an. Zwischen ihm und mir fühle ich eine weit größere Übereinstimmung. Eine Übereinstimmung mit einem solchen hergelaufenen Jungen? Der Gott weiß, woher kommt. Von dem niemand weiß, wem er angehört. Schämst du dich nicht? Man weiß recht gut, dass er eine arme Waise ist. Er selbst macht kein Geheimnis daraus. Und was tut das zur Sache? Mit allem dem wird er mein Mann werden. Darauf kannst du dich verlassen. Recht bald. Und du meinst, ich werde das geschehen lassen? Merkt dir es, da geschieht ein Unglück. Was habt ihr beide dann wieder miteinander zu zanken? Ach, Vater, er verfolgt mich immer. Was hat er dann? Er will, dass ich ihn lieben, dass ich ihn heiraten soll. Ja? Ja, sie soll mich lieben. Sie soll mich wenigstens heiraten. Und ich... Stille. Ich werde eine einzige gute Tochter haben. Werde sie so gut gepflegt, mit so viel Mühe... bis in ihr 16. Jahr erzogen haben. Und das alles für den Herrn da. Nein, lieber Joaquino, von einer Heirat zwischen euch ist keine Rede. Und überhaupt ist das Heiraten keine Sache, die man so blind hin, ohne Überlegung, abtun kann. Ist bald genommen, euch nimmt man sich ein Wein. Doch nach dem Zeitvertreib kann bald die Reue kommen. Ja, bald die Reue kommen, durch Eintracht nur dir Herzen kann man zufrieden sein, zufrieden sein. Mit Ernst ist nicht zu scherzen, drum rat ich euch, sagt nein, mit Ernst ist nicht zu scherzen, drum rat ich euch, sagt nein. Was heißt in Satan Scherzen? Sie will nicht aus meinem Herzen. Sie will nicht nimmer ein. Sie schreit, will nicht zu scherzen. Sie sagt im Ernste nein, sie sagt im Ernste nein, sie sagt im Ernste nein, sie sagt im Ernste nein, nein, nein, im Ernste nein. Durch Eintracht nicht zu scherzen. Mich ernst ist nicht zu scherzen. Ja, sie scheint mir nicht. Mich ernst ist nicht zu scherzen. Nicht zu scherzen, nicht zu scherzen, nicht zu scherzen, nicht zu scherzen, nicht zu scherzen, nicht zu scherzen. Sie sagt im Ernst, nein. Grad ich euch sag, nein, sag, nein, sag, nein, sag, nein, sag, nein, sag, nein, sag, nein, sag, nein, sag, nein, sag, nein, sag, nein, sag, nein, sag, immer erregt es in mir eine wohltätige Empfindung, wenn ich den unglücklichen Gefangenen die Türe zum Ausgang auf diesen Platz geöffnet habe und sie in der freien Luft einen Augenblick ihrer Leiden vergessen sehe. O Gott! Wann wird es mir gelingen, auch den Kerker, worin mein Gatte schmachtet, aufzuschließen und auch ihm den freudigen Anblick des Tages und des Lebens wiederzugeben? gut, recht gut. Zusammen raffte ich meinen Mut und trug ihm alles vor. Und sollst du's glauben, was er zur Antwort mir gab? Die Heirat und dass du mir hilfst, will er erlauben. Noch heute führ ich in den Kerker ich hinab. Gemacht. Du werdet vor. Ich sehe schon, nur noch ein Wort, nur noch ein Wort. Er kommt ja schon, du weißt, ob er kommt und kennt seine Wut. Wie wir sind in einem Kommen, denn rot ist mein Blut. Erst hat mich gelobet und jetzt ist in Wut. Erst hat mich gelobet und jetzt ist in Wut. Jetzt ist in Wut, ja, jetzt ist in Wut. Vertrauen, sonst fürchtet meine Wut. Jetzt eilt auf die Zinnen, besetzt dringend den Turm. Bald wird sein Blut verrinnen, bald krümmet sich dir Wut. Ring den Tour, bald wird